Sprachgestaltung. Direkte und indirekte Bemessung. Ein moderner Ansatz zur Bewertung von Messergebnissen an physikalischen Komponenten hat zu der Erkenntnis geführt, dass ein Bemessen und Bewerten der Ordnungen zu deren Änderung führt. Ausgehend von dieser Idee führe ich nun zwei Möglichkeiten an, welche ich unterscheiden können möchte. Da wären die direkte Messung und auch die indirekte Messung zu nennen. Eine direkte Messung erfolgt in derselben physikalischen Ordnung, also entsprechend ihrer technischen Größe als Einheit. Eine indirekte Messung bewertet dagegen die Komponenten der Umgebung einer solchen Ordnung. Sie schließt auf den tatsächlichen Wert, verwendet aber keinen ihrer Impulse. Eine Hoffnung besteht so, dass die Messgröße unberührt bleibt, wenn man indirekt misst, wie diese sich auf ihr Umfeld auswirkt. Das ist etwas, was mich an die Psychologie erinnert. Anstatt Einfluss auf die neutralen, unabhängig, aktiven, negativ geladen und passiven, positiv geladen Merkmale eines Menschen zu nehmen, betrachtet man den Rahmen seiner Dinge und ergründet die ideale Stellung des Menschen innerhalb desselben. Genauso kann auch auf mechanische Weise aus dem Rahmen auf das innerlich Wirksame geschlossen werden. Wir Menschen tun das fortwährend. Wir haben alleine nur ein Bild von der Gegenwart, können aber an alle Orte und Zeiten dieses Kosmos virtuell mit eigener Vorstellungskraft reisen und dort gedanklich und ideell zugegen sein, so wir einen Anhaltspunkt dazu besitzen, um das zu tun. Gerade darum glaube ich, dass es möglich ist, auf eine Wirkung zu schließen, ohne diese selbst auf direkte Weise zu erkennen.